Robert von Kontrollstation 3, bitte melden. Robert von Kontrollstation 3, was wünschen Sie, Doktor? Was macht unser Woodlark-Patient auf Zimmer 17? Bitte laufende Informationen und Videoübertragung. Sofort, Doktor. Alle Körperfunktionen schwach, aber normal. Danke, weitere Angaben später. Mein Schirm zeigt ihn im Halbschlaf, wie schon seit Wochen. Jetzt redet er wieder. Er fantasiert vom Planeten Woodlark. Zwei Männer wurden krank damals. Ich weiß, dass ich sterben werde. Ich muss sterben. Woodlark, der Planet des Todes. Ein Planet, der wie ein blühendes Paradies aussieht, wird mich umbringen. Der Planet ist 4 Lichtjahre von einem silbrig leuchtenden Gasnebel entfernt. Dort im Sternbild des Einhorn befindet sich seine Sonne. Wir hätten damals nicht landen sollen, aber der Planet faszinierte uns alle. Wir sahen seine gelbe Sonne, sahen die beiden Monde. Wir tauften sie Gorgo und Hades. Und als das Beiboot landete, hörten wir einen Vogel singen. Er hörte sich an wie eine Heidelerche. Deshalb tauften wir den Planeten von Claysons Stern Heidelerche. Oder Woodlark. Patient zeigt normale Reaktionen. Schlaf ist unterbrochen. Gut, Sauerstoff geben. Sofort. In der ersten Nacht auf dem zauberhaften Planeten, wenn ich an die Bäume denke, an den kleinen See, an die bunten Vögel. Zwei Männer wurden krank damals. Wir schafften sie in unser Explorerschiff zurück und pumpten ihnen antibakterielle Medikamente in den Kreislauf. Es nützte nichts. 3 Tage später waren sie tot. So wie ich bald. Patient liegt ruhig. Seine Gedanken bewegen sich in normalen Bahnen. Herztätigkeit normal. Er fantasiert also nicht. An den Gerüchten über diesen Planeten scheint etwas Wahres zu sein. Wir gruben die Männer in ihren Raumanzügen auf Woodlark. Ob ich mich damals angesteckt habe? Wir rodeten Wälder, lenkten Flüsse um, sprengten die Felsen und transportierten Erdreich und bauten Energiestationen auf. Immer mehr Menschen, immer mehr Material kam auf diesen verdammten Planeten. Immer mehr Menschen wurden krank und niemand wusste, was ihnen fehlte. Ein paar Opfer starben schnell, andere erholten sich auffallend schnell. Und langsam wurde aus dem angstvollen Flüstern eine laute Frage. Warum wehrt sich Woodlark gegen den Menschen? Patient wird unruhig. Herzschlag beschleunigt. Leichte Atemnot. Wenn ich nur wüsste, was ihm fehlt. Ich weiß, dass ich die Frage nicht mehr beantworten werde. Meine Gedanken werden träger, langsamer, wirrer. Zustand des Patienten verschlechtert sich rapide. Herzschlag 2-mal ausgesetzt. Jemand wird einmal hingehen und das Geheimnis aufklären. Ich weiß. Patient krümmt sich zusammen. Die Elektroden der lebensüberwachenden Systeme werden aus der Haut gerissen. Alarm. Ich kann nicht mehr. Der Patient ist soeben gestorben. Wieder ein Opfer dieses verfluchten Planeten. Guten Abend, Tai Comment. Hier spricht Ihre bipositronische Sekretärin. Es ist 21:05 und Sie programmierten mich folgendermaßen. Sie wollten noch zur Outer Space Hall gehen, sich die neuesten Fotozeitschriften kaufen, einen Mokka trinken und die Leute vom Explorer-Schiff beobachten. Außerdem wollten Sie zeitig schlafen gehen, denn Sie haben morgen früh ein wichtiges Gespräch mit Ihrem Chefredakteur der Zeitschrift Dark Nebula. Ja, ja, ja, ja, ja. Ich wünsche Ihnen für alles viel Vergnügen und Erfolg und hoffe, dass Ihr nächstes... Ich wüsste nicht, was ich ohne dich anfangen würde, mein zweites Gedächtnis. Ach ja, die Leute vom Explorer-Schiff. Die scheinen ja in supergeheimer Mission gekommen zu sein. Wenn meine Reporternase nicht falsch wittert, handelt es sich irgendwie um diesen Rätselplaneten Woodlark. Mit ein bisschen Spürsinn könnte das genau den Knüller geben, auf den mein Boss schon lange wartet. Na, erstmal zum Raumhafen. Guten Abend. Guten Abend. Was wünschen Sie? Ein Bild und Foto und die neueste Dark Nebula. Hier, einmal und die Zeitschrift. Danke. Sagen Sie, diese beiden Uniformierten da, von welchem Raumschiff kommen die? Die? Ach, die sind vom Explorer, der heute Vormittag landete. EX-10-017 heißt er, glaube ich. Alles streng geheim. Staatsmarschall Bull war selbst hier zum Empfang. So, so, streng geheim, sagen Sie. Da, sehen Sie mal da drüben. Die persönliche Pressereferentin von Marschall Bull. Also wenn Sie keine Angst vor schönen Frauen haben, können Sie die ja mal ausfragen. Fantastisch. Da fliege ich gleich mal hinterher. Halt! Die Zeitschriften. Es macht zwei Solar zusammen. Ach so. Ja, bitte. Und danke für den heißen Tipp. Vermutlich wissen Sie genau, dass Ihre Augen zu Ihrem Haar einen außerordentlich reizvollen Kontrast bilden. Ich jage schon seit einem Vierteljahr hinter Ihnen her, mit meiner Kamera. Mit wem habe ich das Missvergnügen? Unwichtig. Sie gähnen immer um diese Zeit, 22:30? Mann, ich bin eine hart arbeitende Frau. Ich habe eben einen Gast weggebracht und bin müde wie ein Ertruser. Könnten Sie Ihre billigen Witze nicht woanders ausprobieren? Könnten Sie nicht etwas netter zu mir sein und mich ebenso zuvorkommend behandeln wie den Gast, den Sie soeben weggebracht haben? Wer war das überhaupt, dass er die Ehre hatte, von Ihnen abgeschleppt zu werden? Ich glaube, ich höre eine Nachtigall trapsen. Also nicht meinen Augen, sondern den Offizieren von EX-10-017 gilt Ihre ganze Aufregung. Da sind Sie bei mir aber falsch gelandet. Wenn es drauf ankommt, schweige ich wie ein Grab. Das sollten Sie auch mal üben, Sie komischer Schwätzer. Dass Traumfrauen immer so bösartig sein müssen. Aber warte, mein Schätzchen. Dir werde ich noch einen Streich spielen. Hier, mit meiner guten alten Armbanduhrkamera habe ich ein paar schöne Aufnahmen von dir gemacht. Die werde ich dir in feiner Aufmachung verehren. Du sollst mich in guter Erinnerung behalten. Ja? Der Boss wollte mich sprechen? Morgen, Tai. Gehen Sie nur gleich durch. Trikupasa erwartet Sie schon. Danke, mein Engelchen. Aha. Ty Cormand. Morgen, Chef. Worum geht's? Nehmen Sie Platz. Ich habe mir Ihre letzten Reportagen noch einmal durchgesehen. Ganz gut. Sie haben das Zeug zu einem schnellen, scharfen Fotoreporter. Hätten Sie Lust, einen außergewöhnlichen, allerdings nicht ganz ungefährlichen Auftrag zu übernehmen? Wenn ich mir damit einen Namen machen kann, immer. Gut, also. Demnächst starten wir eine Sondernummer. Thema: Kolonisation auf fremden Planeten um jeden Preis. Das geht unter die Haut. Das passt. Denken Sie etwa an die Gerüchte über den Planeten Woodlark? Genau daran, Sie Hellseher. Sie wissen wohl schon, dass gestern ein Explorerschiff von Woodlark hier im Raumhafen von Terrania City gelandet ist. Aber die Nachrichtensperre ist fast perfekt. Über Woodlark weiß niemand etwas Genaues, außer den Leuten, die selber da waren. Versuchen Sie, an die Leute ranzukommen, Tai. Quetschen Sie sie aus und machen Sie eine gute Reportage über diesen geheimnisvollen Planeten. Das nenne ich eine Chance für einen unbekannten Bildermacher wie mich, Chef. Danke. Ich glaube, ich habe da schon eine heiße Fährte. Umso besser, Cormand. Und toi, toi, toi. Wo steckt er denn bloß, der verdammte Mac? Sonst sitzt er immer um diese Zeit hier in der Raumfahrerbar. Noch einen Kaffee, bitte. Sofort. Bitte sehr. Danke. Ah. Na, alte Schnüffelnase? Hey, Mac, da bist du ja endlich. Sag mal, weißt du, wo EX-10017 liegt? Na, sicher weiß ich das. Und? Was spendierst du? Ja, meinetwegen ein ganzes Frühstück. Aber nun raus mit der Sprache. EX-10017, das liegt in Grube 90. Aber da kommst du sowieso nicht dran. Das Explorer-Schiff ist besser bewacht als eine Frau im Harem. Lass mich nur machen. Ich habe nämlich eine nicht ganz saubere, aber sehr gute Tour ausgeheckt. Im Terrania City Krankenhaus gibt es eine kleine rotgelockte Krankenschwester. Und dieser süße Engel hat mir den Namen und die Zimmernummer eines Patienten genannt, der mit EX-10017 nach Terrania City gekommen ist. Ein sogenannter Woodlark-Patient, wie sie sagte. Nicht so laut, bist du verrückt? Ich sag ja gar nichts mehr. Na dann zur Grube 90. Du bist wahnsinnig. Ich muss ins Raumschiff hinein, Mick. Und ich weiß auch schon wie. Mach's gut, alter Junge. Und guten Appetit. Verzeihen Sie, ist Ihnen der Name Anthony ein Begriff? Ja, natürlich. Ein Mann aus der Besatzung. Ich liege ein Zimmer neben Billy Anthony im Krankenhaus. Wissen Sie, er wird in ein paar Tagen entlassen und hat mich gebeten, etwas von seinem Zeug aus seiner Kabine zu holen. Wo bekomme ich denn die Sondergenehmigung, um das Schiff zu betreten? Ich kann Sie ins Schiff bringen. Kommen Sie. Hier, Billys Kabine. Bitte beeilen Sie sich. Ich warte da vorne an der Luke auf Sie. Danke. Aha. Hier, eine Kamera. Und wo sind die Filme? Ah, da sind sie ja. Filme von Woodlark. Genau das Material, das ich brauche. Hoffentlich merkt das keiner. Ah, und hier scheint ein Tagebuch zu sein. Auch einpacken. So, fertig. Kleider oben drauf und Tasche zu. So. Ich sehe, Sie haben Billys Sachen gefunden. Grüßen Sie ihn, wenn Sie ihn besuchen. Ja, danke. Wiedersehen. Guten Tag. Ich komme von Explorer AX-10017 und möchte Billy Anthony sprechen. Zimmer 7. Ach, Sie meinen Billy. Ja, der sitzt drüben auf der Sonnenterrasse. Kommen Sie mit. Aha, danke. Ich bringe Sie hin. Mr. Anthony? Ja? Wer sind Sie? Ich bin ein junger Fotograf, der eine große Chance bekommen hat. Ich habe Ihr Gepäck aus dem Schiff geholt. Hier steht es. Aus welchem Grund? Weil ich Ihnen helfen wollte. Können Sie über den Planeten Woodlark sprechen? Ich bin sehr krank, Mr. Helix Roveda, mein alter Künstlername. Ich habe in Ihrem Gepäck eine Kamera und Filme entdeckt. Sind die Bilder von Woodlark? Ja, von Woodlark. Wir sind alle krank geworden. 4 Mann vom Raumschiff sind auf dem letzten Flug gestorben. Wir bekamen zuerst Durst, dann fürchterlichen Ausschlag, am Ende Fieber. Sie starben. 4 Kameraden. Einer war mein Chef. Und Sie leben, Billy. Wie sieht der Planet aus? Wunderschön. Ist aber die Hölle. Wir bauen einen Stützpunkt dort. Hören Sie, Billy. Wir müssen wissen, was wirklich auf Woodlark geschieht. Wollen Sie mir dabei helfen? Für Ihre Filme und Informationen beteilige ich Sie auch an meinem Honorar. Einverstanden? Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht sollte die Wahrheit über Woodlark nicht länger verschwiegen werden. Gut, Billy. Dann komme ich morgen mit dem Tonbandgerät und Sie erzählen mir alles vom Planeten Woodlark. Alles, nicht wahr? Okay, Mr. Helix Roveda. Bis morgen. Hier. Was geschieht wirklich auf Woodlark, dem Planeten der 2 unheimlichen Monde? Diese Reportage von Cormet ist der größte Knüller seit Jahren. Genau darauf habe ich gewartet. Ah, da kommt ja unser Held. Na, Ty Cormet, Sie sind jetzt ein gemachter Mann. Ihr Name ist bereits in aller Munde. Tja, das schon, Chef. Nur fürchte ich, dass Staatsmarschall Bull gar nicht so recht erfreut sein wird über unsere Nummer, denn er ist selbst einer der Verantwortlichen für die Kolonisationsarbeiten auf Woodlark. Glauben Sie denn, dass er erst durch Ihre Reportage erfahren hat, dass es auf Woodlark mörderische Pflanzen, reißende Säbelzahntiger, unbekannte Viren und Sporen gibt? Dass nicht nur viele von den Kolonisationstrupps todkrank sind, sondern auch der Kommandant des Stützpunkts selber. Ja, Charlie Kosmarikos, der Kommandant, scheint sogar schwer krank zu sein, wie Billy mir erzählte. Aber er ist trotzdem entschlossen, auf Woodlark eine kleine Kolonie zu gründen. Und wenn sich der Planet noch so sehr dagegen wehrt. Na, Kosmarikos wird schon seinen Grund dafür haben. Wahrscheinlich ist Woodluck sehr reich und außerdem sieht es so aus, als sei er einer der wichtigsten Stützpunkte außerhalb unseres Sonnensystems. Das wird Staatsmarschall Bull am besten wissen. Und genau deshalb darf die Öffentlichkeit nicht erfahren, dass man da... Chef, Staatsmarschall Bull möchte Sie sprechen. Ich verbinde. Chefredaktion Dag Nebula. Marschall Bull, was kann ich für Sie tun? Sie haben da einen sehr talentierten Fotoreporter, Mr. Parker. Ty Cormand ist sein Name. Ja. Dieser Cormand hat eine sehr interessante Reportage in Ihrer Dark Nebula geschrieben, Mr. Parker. Ja, allerdings. Können Sie veranlassen, dass dieser junge Mann mal in mein Büro kommt? Ich würde mich gern mit ihm unterhalten. Ja, natürlich. Selbstverständlich, Staatsmarschall. Ich werde versuchen, ihn zu erreichen und ihn so bald wie möglich zu Ihnen zu schicken. Danke. Ich verlasse mich darauf. Tja, Cormand. Nun heißt es, sich in die Höhle des Löwen begeben. Ich habe ein reines Gewissen, Chef. Jedes Wörtchen, das ich über Woodluck geschrieben habe, ist wahr. Na denn, Cormand. Aber sehen Sie sich vor der Pressereferentin des Marschalls vor. Sie ist sehr schön. Und bösartig, Chef. Pamela? Ja, Mr. Bull, ich komme sofort. Haben Sie geprüft, ob der Artikel über Woodluck sachlich richtig ist oder ob dieser Ty Cormand da was zusammenfantasiert hat? Sachlich stimmt alles, Mr. Bull. Allerdings wurde eine sehr negative Auswahl getroffen. Und der Stil ist geeignet, unsere außerterranischen Kolonisationsvorhaben zu diskreditieren. Was halten Sie persönlich von diesem Cormand und seiner Reportage? Oh, Mr. Bull, wissen Sie, wenn ich diesen Cormand zu fassen kriege, dann... Oh, so persönlich? Hier, sehen Sie sich das an. Er fotografierte mich irgendwann, kopierte mein Bild neben das eines bemerkenswert alten und hässlichen Raumfahrers, schickte es an alle Agenturen und schrieb dazu, dass James Helix Roveda, der berühmte Entdecker des kleinsten Planeten der Galaxis, von seiner Frau am Raumhafen begrüßt wurde. Können Sie sich die Freude meiner Kollegen vorstellen? Oh, ja. Das ist gelungen. Also der Bursche hat einen gesunden Humor. Oh, das wird er sein. Ich hatte ihn zu mir gebeten. Wollen Sie ihn zu mir hereinführen, Pamela? Selbstverständlich. Sie sind also Ty Cormand. Der bin ich, Staatsmarschall. Setzen Sie sich bitte, ich habe mit Ihnen zu reden. Vermutlich soll ich ein Dementi bringen auf Ihr Geheiß. Nein, uns liegt daran, dass ein zweiter Artikel erscheint, in dem das Problem Woodluck erschöpfend behandelt wird. Mhm. Ich sprach bereits mit Rico Parsa, Ihrem Chef, und mit Naka Khalid, dem Kommandanten von EX-10-017, der in wenigen Tagen nach Woodluck fliegen wird. Sie könnten, von Parsa beurlaubt und von uns bezahlt, nach Woodluck fliegen und sich dort umsehen. Warum bieten Sie mir das an, Staatsmarschall? Sie sind ein guter Fotoreporter, Cormand. Aber Sie haben einseitig und negativ über Woodluck berichtet. Das ist nicht allein Ihr Fehler. Nein, es lag auch an der Nachrichtensperre, die wegen der rätselhaften Krankheits- und Todesfälle von uns verhängt wurde, damit die Bevölkerung nicht beunruhigt wurde. Nun ist die Aufregung da. Durch Ihre Reportage. Und ich möchte ihr mit einem objektiven, ausführlichen Bericht entgegenwirken. Sehr vernünftig, da helfe ich gern mit. Sie wissen selbst, dass ein Ausflug auf Woodluck für Sie nicht ganz ungefährlich wäre. Ich weiß, Staatsmarschall. Aber meine Neugier ist größer als meine Angst. Also gut. Ich werde dem Kommandanten Sarlikos Marikos Nachricht geben, damit er Ihnen jede Unterstützung gewährt. Danke, Staatsmarschall Bull. Und Sie, meine bösartige Traumfrau, sind mich nun endlich für eine Weile los. Vielleicht auch für immer, Sie Witzbold. Na, Pamela, damit scherzt man nicht. Landet. Es ist bis auf Weiteres allen Schiffsangehörigen verboten... Wir sind auf Woodluck, Mr. Cormand. Gehen Sie durch diesen Tunnel hinüber zum Raumhafenturm. Kommandant Kosmarikos erwartet Sie. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ty. Ich danke Ihnen, Kommandant Khalid. Ich werde versuchen, hier zu überleben. Auf Wiedersehen. Ja? Der Fotograf, Sir. Bitte hereinkommen. Guten Tag, Sir. Ich soll mich bei Ihnen melden, Mr. Kosmarikos. Kommandant Kosmarikos. Ich bin der von Reginald Bull angemeldete Fotograf und Reporter, Kommandant Kosmarikos. Setzen Sie sich. Zu Befehl. Ich las eben Ihre Reportage. Sie haben Unrecht, junger Mann. Das Leben ist voller Unrichtigkeiten, Kommandant. Ein Philosoph also. Hören Sie, Woodlark ist ganz anders. Der Planet ruft bei jedem Schaudern und Schrecken hervor. Das ist ein Trugschluss. Trotzdem ist Woodlark gefährlich. Die gesamte Siedlung ist von einer Energiebarriere umgeben, sonst hätten uns die Pflanzen bereits erdrosselt. Niemand hält sich ohne Sondergenehmigung draußen auf. Der Planet schlägt mit allem um sich, was er hat. Mit Sporen, Bakterien, Viren, mit Pflanzen und Tieren. Er wehrt sich mit Staubstürmen, Windhosen und Wanderdünen. 8 Tote bisher. Ich bin auch ein Opfer. An Woodlark ist die strategische Position so wichtig. Der Planet ist ein wichtiges Glied innerhalb einer Kugelzone bewohnbarer Planeten um die Erde herum, um unser heimatliches Sonnensystem. Ein sehr wichtiges Glied. Ein Idealpunkt. Wir müssen Woodlark besiedeln. Und wir werden den Planeten in die Knie zwingen. Was mich zu meiner Mission hier bringt. Ich brauche Ihre Erlaubnis, die Barriere zu verlassen. Ich trage selbst die Verantwortung. Wenn ich außerhalb der Barriere mit entsprechender Vorsicht operiere, wird mir nichts geschehen. Das denken Sie, Sie junger Narr. Einer der weißen Säbelzahntiger kann Sie überfallen. Eine Herde Mastodonten kann Sie niedertrampeln. Riesengeier stürzen sich auf Sie. Sandstürme und Hagelschauer. Und dann die Wesen, die wir niemals genau gesehen haben. Vielleicht die ersten Urweltaffen dieses Planeten. Gegen das alles gibt es Waffen. Wollen Sie, dass ich für Bull einen Artikel abfasse, oder soll ich über das gesellige Leben in der Kolonie berichten? Ersteres will ich. Ich lehne jede Verantwortung ab. Ich rüste Sie mit dem besten Material aus, das wir haben, und öffne die Barriere für Sie. Und es wird einen 9. Toten geben, das weiß ich ganz genau. In Ihrem Alter war ich genauso verrückt wie Sie, Cormand. Das hat Ihren Bericht gerettet. In Ihrem Alter, Sir, werde ich den jungen Leuten vermutlich dasselbe erzählen wie Sie mir jetzt. Ich danke Ihnen. Sergeant. Sir. Sie rüsten Cormand aus. Er kann morgen früh starten. Er bekommt einen unserer Spezialgleiter mit voller Expeditionsausrüstung. Prüfen Sie die Funkanlage, Sergeant. Jawohl, Sir. Cormand, Sie bleiben in ständiger Funkverbindung mit mir, verstanden? Selbstverständlich, Kommandant. So, Sie können noch einmal ausschlafen, Cormand. Auf Wiedersehen. Ich hoffe es. Ich teile Ihren Optimismus, Sir. Hallo, Cormand. Hören Sie mich? Sehr gut, Kommandant. Wo befinden Sie sich jetzt? Ich folge dem Lauf eines schmalen Flusses nach Westen. Eine zauberhafte Gegend unter meinem Gleiter. Ich bin schon ziemlich weit im Innern des Planeten. Seit ich unterwegs bin, seit 5 Tagen also, habe ich nichts von den Schrecken Woodlarks entdecken können. Nichts. Fühlen Sie sich gesund? Vollkommen. Keine Spur von Müdigkeit, Fieber oder so. Ich filme und mache eine Menge Fotos. Bull wird sich über das großartige Material freuen. Moment mal. Was ist das da vorne? Was ist los, Cormand? Reden Sie. Da vorne, da nähert sich eine Staubwolke. Starker Gegenwind. Eine Herde Mammute nähert sich. Sie hat eindeutig meinen Gleiter als Ziel. Ziehen Sie den Gleiter höher, schnell. Ich kann Sie kaum noch verstehen, Kommandant. Der Wind ist zum Sturm geworden. Erdbrocken und kleine Bäume fliegen durch die Luft. Da, hinter der Mammutherde. Da rast eine Windhose auf mich zu. Kommen. Was ist los? Hören Sie mich, sagen Sie was. Ich höre Sie. Alles in Ordnung, Kommandant. Geben Sie auf sich Acht, Junge. Die Aufregung ist schon vorüber. Ich habe den Eindruck, dass mich der Planet aus 1000 Augen ununterbrochen betrachtet. Eigenartig. Gut, machen Sie weiter. Rufen Sie, wenn Sie etwas brauchen. Ende. Ende. Kosmarikos, Kommandant, bitte melden. Ich höre Sie, Kommand. Was ist das für ein Lärm bei Ihnen? Ach, nicht so wichtig. Das sind nur die Wölfe, die mich seit 2 Tagen verfolgen. Nur gut, dass ich im Gleiter sitze, da bin ich sicher. Nur dieser Riesenvogel über mir macht mir Angst. Er schwebt die ganze Zeit über mir und starrt mich an, als wolle er mich warnen. Junge, bleiben Sie nüchtern. Wenn er Sie stört, schießen Sie ihn doch ab. Ich kann nicht, Kommandant. Irgendetwas hält mich zurück. Ich weiß nicht was. Alle diese Tiere, die Wölfe, die Riesenvögel, die Säbelzahntiger, Sie verfolgen mich so, als wollten Sie mir irgendwas mitteilen. Cormand, nehmen Sie sich zusammen. Die tagelange Einsamkeit und die ungewöhnlichen Dinge, die Sie sehen, haben Ihre Fantasie überhitzt. Stopp, Kommandant! Da drüben, da ist etwas. Moment, ich muss den Sucher einschalten. Na, was ist es? Los, reden Sie! Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht deutlich erkennen. Es kommt näher. Die Wölfe haben sich zurückgezogen. Es ist ganz still. Da, jetzt sehe ich eine Gestalt. Sie muss schwer sein, denn ich sehe die tiefen Spuren im Sand. Sieht wie ein riesiger, unförmiger Mensch, ein Golem aus. Dunkelgrau, formlos. Was macht er? Er kommt auf den Gleiter zu. Er nähert sich und breitet die Arme zu einer merkwürdigen Geste aus. Moment, Sie reden wie in Trance. Kommen Sie zu sich. Antworten Sie. Ja, ja. Ich leuchte ihm voll ins Gesicht. Nur ein riesiges Zyklopenauge. Jetzt bleibt der Golem stehen. Nur 15 Meter vom Gleiter entfernt. Da! Er wirft sich nach rechts und verschwindet hinter einer Düne. Sie weiterkommen. Tun Sie etwas. Sie dürfen jetzt... Habe ich geträumt? Ein merkwürdiges Gefühl erfasst mich. Es ist wie ein tonloses Flüstern in meinem Verstand. Ich höre fremde Gedanken und verstehe sie. Was hat das zu bedeuten? Ich, die Welt, die ihr Wutlag nennt, bin eine Gemeinschaftsintelligenz mit fast unbeschränkten Möglichkeiten. Ich könnte dich binnen einiger Stunden töten, aber ich brauche dich. Ich werde plötzlich müde. Von den Wölfen und Riesengeiern ist nichts mehr zu hören. Ich bin müde. Ich fühle mich ganz sicher. Ganz geborgen. Müde. Verdammt, Cormand hat die Funkanlage ausgeschaltet. Er scheint völlig verwirrt. Sergeant, schalten Sie die Suchkamera von Cormans Gleiter ein. Wird gemacht. Ich muss wissen, ob er überhaupt noch im Gleiter ist. Und versuchen Sie, seinen Sender von hier aus wieder einzuschalten. Schnell! Sofort, Kommandant. Da! Die Suchkamera hat ihn. Er schläft. Was, er schläft? Ist der Kerl denn wahnsinnig? Cormand! Cormand, hören Sie mich! Antworten Sie! Ja, was ist... Ach, Gott sei Dank. Ja, Cormand, was war denn los? Ich weiß nicht, Kommandant. Ich war wie betäubt. Ich hörte Stimmen. Ah, Sie sind erschöpft, mein Junge. Nehmen Sie zwei von den Vitamibilin-Tabletten und alles ist wieder okay. Sie hören keine Stimmen. Es kann nur... Nein, Kosmarikos! Hören Sie doch! Da, wieder diese Stimme. Eine Gemeinschaftsintelligenz von fast unbeschränkten Möglichkeiten. Hören Sie es nicht? Er scheint den Verstand zu verlieren. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Ich sehe am Rande des Waldes im Süden ein Mastodon. Ein riesiges graues Tier mit zotteligen Haaren und meterlangen aufwärts gekrümmten Stoßzähnen. Oh Gott. Im Nacken des Mastodons sitzt ein Mensch oder ein Golem, wie er mich nachts besucht hat. Ich bin unrasiert, unausgeschlafen, gereizt und unsicher. Ich habe Angst. Jetzt, da. Er winkt mir. Cormand. Wieder winkt dieses Cormand, Menschenmodell. Ich steuere den Gleiter hinter dem Tier her. Und wieder höre ich dieses Flüstern. Ich, die Welt Wutlag, bin eine Gemeinschaftsintelligenz von fast unbeschränkten Möglichkeiten. Du musst folgen. Du musst folgen. Ja, ich komme. Ich gehorche. Cormand, hören Sie auf. Kehren Sie sofort um. Kehren Sie um. Kommen Sie zurück. Komm näher. Komm. Ich fliege in die Nähe des Mastodons, das auf das Innere des Waldes zustampft. Ich lande neben dem Tier, das wie ein Felsen neben mir aufragt. Um Gottes Willen, er steigt aus. Sergeant, die Außenbordkamera, schnell! Moment, Kommandant! Er folgt dem Mastodon. Die Tiger und die Wölfe hinter ihm bilden einen Halbkreis und drängen ihn in eine bestimmte Richtung. Bald wird die Außenbordkamera ihn aus dem Blickfeld verloren haben. Wir können ihm nicht helfen. Er rennt in sein Verderben. Woodlark hat sich sein nächstes Opfer geholt. Verdammter Planet. Als ob ein Fluch auf ihm läge. Aber ich gebe nicht auf. Wer bist du? Ich bin ein Terraner. Ich heiße Ty Cormand. Mein Beruf ist, Dinge anzusehen und sie abzubilden, damit andere sehen können, was ich gesehen habe. Ich bin hier, um den Planeten abzubilden und zu beschreiben. Aber wer bist du? Ich bin jene Welt, die du Woodlark nennst. Was bist du? Ich bin alles. Ich bin jedes Sandkorn, jeder Grashalm, jeder Wassertropfen, jeder Felsen und jeder Kristall. Wir alle sind ein großes Netz, das über die Kugel des Planeten gespannt ist. Bin ich tot? Du fragst. Ich brauche dich. Also lebst du. Ich habe dich mit Gas betäubt, das ich zu diesem Zweck erzeugt habe. Ich brauche dich, weil ich von dir als ersten Terraner die Antworten haben kann, die ich erwarte. Du hättest früher Antworten haben können. Du hättest nur zu fragen brauchen. Wie lange lebst du schon? Seit langer Zeit. Seit etwa 700 Millionen Jahren in der Zeit, in der ihr rechnet. Warum bist du hergekommen? Ich wollte dich kennenlernen. Kennenlernen? Wozu? Ich bin neugierig. Du willst mich kennenlernen. Und ich will dich kennenlernen. Frage also weiter. Was bist du wirklich? Alles hängt zusammen. Wie die Zellen eines riesigen Rechengerätes. Impulse. Sie addierten sich und schufen eine höhere Ordnung. Atome, Korpuskeln, Moleküle, Ionen, Kristalle, Mineralien, Erden, Wasser. Dann die Pflanzen. Und schließlich die Tiere. Alles bildete eine riesige Einheit. Das alles hat 700 Sonnenumläufe Zeit gehabt, um sich zu einem kompletten System zusammenzufinden. Dann, nach vielen Jahren, kamen Fremde hierher und ließen zwei Tote zurück. Auch sie wurden aufgenommen in diese gigantische Gemeinschaft. Die Gemeinschaft versuchte, diese zwei Wesen zu kopieren. Du hast die Versuche gesehen. Menschenähnlich, aber nicht menschlich. Was hat das mit uns Terranern zu tun? Ihr habt Teile von mir getötet, verwüstet, verbrannt. Haben wir das getan? Ja, als der große Kreis entstand, auf dem die metallenen Kugeln gebaut wurden und landeten. Und die viereckigen Höhlen, in denen deine Terraner sich nachts und tagsüber verkriechen. Sie wussten nicht, dass sie deinem Organismus damit wehtaten, dass alles zusammenhängt. Jetzt wisst ihr es. Jetzt weiß ich es. Sonst niemand von meinen Freunden. Sie fürchten dich und wagen sich nicht aus der Barriere heraus. Sie können kommen. Sie haben Angst, krank zu werden. Viele sind gestorben. Warum sterben sie? Sie vertragen Sporen und Viren nicht, die sie selbst mitgebracht haben. Ich kann es nicht verhindern. Aber ich kann alle Menschen heilen. Sie müssen nur bitten. Sie wissen nicht, wie sie es tun können. Sage es ihnen. Sage es ihnen. Ich werde es ihnen sagen, wenn ich in der Lage dazu bin. Du wirst dazu in der Lage sein, wenn unsere Unterhaltung zu Ende ist. Ich bin begierig, viel zu erfahren. Wir können ungehindert Informationen austauschen. Es wird für beide Teile ein großer Vorteil sein. Frage mich, Woodlark. Dein Heimatplanet? Die Erde, genannt Terra, 2000 Lichtjahre entfernt. Du fliegst dorthin zurück? In einigen Tagen, wenn alles hier auf Woodlark geklärt ist. Warum bist du nicht geflüchtet? Meine Neugierde war stärker als meine Furcht. Du bist der Typ, den ich brauche, den ich einlade. Ich wünsche, dass viele Terraner von dieser Sorte hier landen. Du hast nichts gegen eine Besiedlung durch uns? Nichts. Ich brauche nur die Gewissheit, dass die Terraner naturverbunden sind und meine Forderungen respektieren. Sonst gibt es einen endlosen Kampf. Ich werde alles berichten. Eine Bitte. Vielleicht hast du durch deine Augen gesehen, dass der Kommandant Kosmarikos krank ist. Kannst und willst du ihm helfen? Wenn er sich mir ausliefert, so wie du, ja. Ich werde ihn überzeugen. Kennst du ein Mittel, meine Freundin der Siedlung zu überzeugen? Reite auf einem Mastodon in der Siedlung ein. Das ist verrückt. Ein anderer Vorschlag. Nimm einen Säbelzahntiger mit. Der gleich zu Anfang einige Wissenschaftler zerfleischt. Kaum. Ich werde jetzt einen Teil deines Verstandes mit mir verbinden. Und ein Teil von Woodlark wird auf jeden deiner Befehle gehorchen. Ach, ich begreife. Ich werde zum Herrn des Tigers. Wie willst du ihn nennen? Ich nenne ihn Helix. Er wird auf dich dort warten, wo du die Barriere verlassen hast. Zufrieden? Ja, sehr. Ich werde dich jetzt in einen schlafähnlichen Zustand versetzen. Du fliegst zurück und bist gleichzeitig mit Helix dort. Wann können wir wieder miteinander sprechen? In mehr als 50 Tagen. Ich danke dir. Schicke mir die Kranken und besonders den Kommandanten. Ich werde es tun. Ich verspreche es. Ich werde immer müder. Was ist das nur? Das ist die heilende, bereinigende Kraft eines ganzen Planeten. Ty Cormand. Cormand, wir schicken ein bewaffnetes Kommando aus. Melden Sie sich. Bitte melden. Hier spricht Kosmarikos. Bitte melden. Cormand. Melden Sie sich. Oh, das Funkgerät. Der Kommandant sorgt sich um mich. Direkt rührend. Hier Cormand, gesund und munter. Warum haben Sie sich die vergangenen Tage nicht gemeldet, Ty? Ich hatte Wichtigeres zu tun. Möchten Sie innerhalb der nächsten 5 Tage geheilt werden? Natürlich, aber nicht von Ihnen, oder? Nein, aber mit meiner Hilfe. Ich habe eben einen tagelangen Dialog mit der Gemeinschaftsintelligenz, die wir Woodlark nennen, hinter mir. Inzwischen ist Woodlark für Terraner etwa so gefährlich wie ein Naturschutzgebiet um Terrania City. Ich kann's Ihnen beweisen. Völlig übergeschnappt, ich hab's ja geahnt. Kommen Sie sofort zurück, Cormand. Ja, aber in Begleitung eines Säbelzahntigers. Bis bald, ich starte soeben. Ich verstehe nichts mehr. Ende. Ende. Meine Damen und Herren, der wichtigste Mann dieses Abends ist sicher Ty Cormand. Ich schlage daher vor, wir hören uns den letzten Teil seiner auf Band gesprochenen Notizen an. Das ist eine ausgezeichnete Idee, Staatsmarschall Wolf. Ty, schalten Sie bitte ein. Gern. Ruhe, Helix. Der Rest war relativ einfach. Ich flog zurück nach Port Kosmarikos. Unterwegs überholte ich Helix, den Tiger, der als Beweis diente. Sie waren alle zunächst erschrocken und wollten die Bestie erschießen. Dann setzte ich ihnen auseinander, was ich erlebt hatte. Kosmarikos wuchs über sich hinaus und schaltete kurz die Barriere aus, ging hinaus und blieb eine Woche lang verschwunden. In der Zwischenzeit erschreckte Helix mit seinem Zärtlichkeitsbedürfnis alle Bewohner der Siedlung, ritzte aber keinem von ihnen auch nur die Haut. Kosmarikos kam zurück, hungrig und noch immer blind. Sonst aber vollständig geheilt. Das ist doch unwahrscheinlich, oh, nicht? Ausgezeichnet. Fabelhaft. Das war das Signal. Die Barriere fiel. Woodlark löste alle Versprechen ein. Unsere Siedlungen auf dem Planeten machen gute Fortschritte, seitdem wir Terraner gelernt haben, uns mit der Natur der fremden Planeten zu verbinden, anstatt dagegen anzukämpfen. Ich bin mit Ihnen mehr als zufrieden, Ty Cormand. Ja. Ich trinke auf Ihr Wohl. Danke, Marshall. Wenn Sie erlauben, trinke ich auf das Wohl des Planeten Woodlark. Zum Wohl. Zum Wohl. Wann werden Sie wieder nach Woodlark fliegen, Ty? Ah, meine schöne, bösartige Traumfrau. Sie wollen mich wohl so schnell wie möglich wieder los sein. Irrtum. Ich würde gern mitkommen. Mit Ihnen, wenn Sie erlauben. Ja, ich glaube, Woodluck würde sich freuen, einen Menschen wie Sie kennenzulernen, Pamela. Woodluck braucht uns. Beide. Du bist der Typ, den ich brauche. Den ich einlade. Ich wünsche, dass viele Terraner von dieser Sorte hier landen.